Von den Wohltaten, drittes Buch, 27-31. 27. Unter dem vergötterten Augustus brachten einen Worte noch nicht in Gefahr, obschon in Verdrießlichkeiten. Rufus, ein Mann aus dem Senatorstande, hatte bei der Tafel den Wunsch geäußert, daß doch der Kaiser von der Reise, die er vorhatte, nicht glücklich zurückkehren möchte, mit dem Beisatze, das wünschen auch alle Stiere und Kälber. Es waren Leute da, die das in ein Ohr faßten. Sobald es Tag ward, erzählt ihm der Sklave, der ihn bei der Tafel bedient hatte, was er im Trunke bei der Mahlzeit gesprochen hätte, und rät ihm, dem Kaiser zuvorzukommen und sich selbst anzugeben. Er folgte dem Rate und stellte sich dem Kaiser, da derselbe ausging, in den Weg. Und nachdem er hoch beteuert hatte, daß er den Tag zuvor nicht bei sich selbst gewesen, tat er die Verwünschung, daß solches über ihn und seine Kinder kommen sollte, und bat den Kaiser, ihm dies zu verzeihen und ihm wieder in Gnaden gewogen zu sein. Als der Kaiser ihm dies gewährt hatte, sprach er: »Kein Mensch wird glauben, daß ich bei dir wieder in Gnaden sei, wenn du mir nicht irgendein Geschenk machst.« Und er bat um eine Summe, die wohl auch ohne vorausgegangene Ungnade nicht zu verachten gewesen wäre, und erhielt sie. Der Kaiser sprach: »Nun werde ich mich um meiner selbst willen wohl hüten, auf dich böse zu werden.« Es war edel von dem Kaiser, mit der Begnadigung auch noch Freigebigkeit zu verbinden. Wer von diesem Vorfalle hört, muß wohl den Kaiser loben, nur soll er mir zuvor den Sklaven preisen. Erwartest du, daß ich dir erzähle, derselbe sei in Freiheit gesetzt worden, nachdem er sich also benommen? Und doch geschah es nicht ohne Entgelt. Die Summe für die Freilassung des Sklaven hatte ja der Kaiser bezahlt. 28. Nach so mancherlei Beispielen ist es da wohl noch zweifelhaft, daß ein Herr in gewissen Fällen von seinem Sklaven eine Wohltat erhalte? Warum sollte es denn eher der Fall sein, daß die Persönlichkeit der Tat Abbruch täte, als daß die Tat selbst der Person Ehre machte? Haben doch alle denselben Ursprung, dieselbe Abstammung. Kein Mensch ist edler als der andere, es sei denn, daß sein geistiges Wesen besser beschaffen und zu edlem Wissen fähiger wäre. Die, welche Ahnenbilder im Vorplatze aufstellen und in langer Reihe die Namen ihrer Familien in mannigfach verzweigten Kränzen im Vorderteile ihres Hauses anbringen, sind nicht sowohl edel als berühmt. Die eine Mutter unser aller ist die Welt. Der erste Ursprung eines jeden lässt sich, sei es durch hochberühmte oder niedrige Verwandtschaftsstufen, bis dahin zurückführen. Lass dir keinen Dunst vormachen von denen, die beim Aufzählen ihrer Vorfahren, wenn ihnen die berühmten Namen ausgehen, einen Gott dahin einschieben. Und verachte doch keinen, wenn auch Namen ihn umgeben, die nichts mehr gelten und denen von der Gunst des Glückes nicht sonderlich aufgeholfen ward. Es mögen nun Freigelassene eure Vormänner sein oder Sklaven oder Leute von auswärtigen Nationen. Hebet euch kühn empor und setzet euch darüber hinweg, was auch Unrühmliches vor euch liegen mag. Am hohen Ziele erwartet euch hoher Adel. Wie mögen wir uns doch im Übermute auf eine so eitle Höhe hinaufstellen, dass wir es für unwürdig halten, von Sklaven Wohltaten anzunehmen und nur auf ihren Stand zu schauen, aber ihre Verdienste zu vergessen. Und du willst einen Menschen einen Sklaven nennen, der du ein Knecht bist deiner Wollust und deiner Kehle und einer Buhlerin, ja aller ehebrecherischen Dirnen gemeinsamer Sklave. Du willst einen Menschen einen Sklaven nennen? Wohin musst du doch jenen sanften Trägern nach, die deine Lagerstatt da herumtragen? Wohin tragen dich jene Kaputrockmänner, die mit soldatischer Kleidung und zwar nicht gemeiner aufgestutzt sind? Wohin, frage ich, tragen dich diese? An die Türe irgendeines Pförtners, an die Gärten eines Menschen, der nicht einmal die Dienste eines ordentlichen Sklaven zu versehen hat. Und da sagst du noch, es könne dir von deinem Sklaven keine Wohltat erwiesen werden, du, dem der Kuss eines fremden Sklaven eine Wohltat ist, wie magst du dir doch selbst so widersprechen? Zur selben Zeit verachtest du Sklaven und machst ihnen den Hof. Herrisch in deinem Hause und leidenschaftlich, draußen aber ein Kriecher und nicht minder verachtet als verachtend. Denn niemand wirft sich leichter weg, als wer sich unedel erhebt, und niemand ist mehr bei der Hand, andere mit Füßen zu treten, als wer durch erlittene Schmach gelernt hat, Schmach anzutun. 29. Dies mußte gesagt werden, um den Übermut der Menschen, die doch vom Glücke abhängen, zu dämpfen und den Sklaven das Recht zu retten, Wohltaten zu erweisen, damit auch die Söhne Anspruch darauf hätten. Denn es ist die Frage, ob Kinder ihren Eltern größere Wohltaten erweisen können, als sie empfangen haben. Das gibt man zu, dass manche Söhne größer und mächtiger geworden sind als ihre Eltern und ebenso auch, dass manche besser geworden seien. Wenn dies ausgemacht ist, so ist's auch möglich, dass sie den Eltern bessere Wohltaten erwiesen haben, weil sie teils in besseren Glücksumständen waren, teils von besserer Gesinnung. Man wendet ein, sei es, was es wolle, dass der Sohn dem Vater gibt, es ist in jedem Fall weniger, weil er ja auch das dem Vater zu verdanken hat, das er zu geben imstande ist. So steht dieser nie hinter der Wohltat dessen zurück, der ja eben das als eine Wohltat vom Vater zu betrachten hat, dass er mehr an ihm tun kann. Hierauf ist zu erwidern, fürs Erste hat manches seinen Anfang von etwas anderem und ist doch größer als sein Anfang. Und daraus, dass etwas sich nicht hätte so erheben können, wenn es nicht angefangen hätte, folgt keineswegs, dass es nicht größer sei als das, wovon es seinen Anfang hat. Ein jegliches Ding geht mit mächtigem Schritte über seine Anfänge hinweg. Die Samen sind die Ursache aller Dinge, und doch sind sie die kleinsten Teile von dem, was sie hervorbringen. siehe den Rhein an, betrachte den Euphrat und überhaupt alle berühmten Ströme. Was sind sie, wenn du sie nach dem, von wo sie ausströmen, anschlägst? Alles, wodurch sie furchtbar sind und einen Namen haben, das haben sie erst im Fortschreiten errungen. Nimm die Wurzel hinweg, so werden sich keine Wälder erheben und die so mächtigen Berge nicht bekleidet sein. Siehe die Waldbäume an, die, wenn du ihre Länge betrachtest, so mächtig hoch, und wenn du ihre Dicke und die Ausdehnung der Äste ansiehst, so gewaltig ausgebreitet sind. In Vergleichung mit diesen, wie winzig klein ist der Umfang der zarten Wurzelfasern? Es stützen sich auf ihre Grundpfeiler die Tempel und die Stadtmauern dort. Doch was zum Halte des ganzen Werkes gegründet ist, liegt verborgen. So geht es auch bei andern Dingen. Immer wird der Ursprung durch die nachfolgende Größe verdunkelt. Ich hätte es freilich zu nichts bringen können, wenn nicht vorausgegangen wäre, was ich den Eltern zu verdanken habe. Allein daraus folgt nicht, dass alles, wozu ich es gebracht habe, geringer sei als dasjenige, ohne welches ich nichts hätte ausrichten können. Hätte mich in meiner Kindheit die Amme nicht genährt, so hätte ich nichts von dem, was ich jetzt durch Geist und Kraft ausführe, zustande bringen und nicht zu diesem Ruhme meines Namens mich aufschwingen können, den ich durch meine Tätigkeit auf der bürgerlichen und kriegerischen Laufbahn errungen habe. Wird man wohl aber deshalb den Dienst der Amme über die größten Taten hinaufstellen? Ist's nun aber nicht das Nämliche, wenn ich ebenso wenig ohne das, was ich dem Vater zu danken habe, als ohne die Pflege der Amme auf meiner Bahn vorwärts schreiten konnte? 30. Gesetzt, ich habe auch alles, was ich jetzt vermag, meines Daseins anfange zu verdanken, so ist doch zu bedenken, dass nicht mein Vater und auch mein Großvater nicht der Anfang meines Wesens ist. Denn es wird immer wieder etwas weiter hinaus liegen, wo der Ursprung des nächsten Ursprunges herstammt. Und es wird doch niemand behaupten wollen, ich habe den Vorfahren, die ich nicht kenne und die über meine Erinnerung hinausliegen, mehr zu danken als meinem Vater. Ich habe aber jenen Unbekannten mehr zu verdanken, wenn mein Vater es ebenfalls seinen Vorfahren zu danken hat, dass er mich erzeugte. Ist aber, was ich meinem Vater Gutes erwiesen habe, wenn es auch etwas Großes ist, in jedem Falle nicht so viel wert als das, was mir mein Vater schenkte, weil ich ja nicht wäre, wenn er mich nicht gezeugt hätte? Daraus würde folgen, dass ich, falls einer meinen kranken und dem Tode nahen Vater geheilt hätte, auch diesem nichts leisten könnte, was nicht geringer wäre als das, was er für mich tat. Denn mein Vater hätte mich ja nicht gezeugt, wenn er nicht Heilung gefunden hätte. Ich meine aber doch, es wäre richtiger in Anschlag zu bringen, ob das, was ich geworden bin und was ich getan habe, mir zuzuschreiben sei, meiner Kraft, meinem Willen. Betrachte doch, was damit eigentlich gewonnen ist, dass ich geboren ward, so wirst du wahrnehmen, es ist etwas Unbedeutendes, wobei es noch sehr darauf ankommt, was daraus wird. Es ist damit die Möglichkeit sowohl des Guten als des Bösen gegeben, freilich aber unstreitig der erste Schritt zu allem, aber deshalb, weil es der erste ist, nicht wichtiger als alle andern. Ich nehme an, ich habe meinen Vater gerettet und zur höchsten Würde erhoben und ihn zum Haupte seiner Stadt gemacht. Ich habe ihn nicht nur durch meine Taten verherrlicht, sondern ihm auch einen sehr bedeutenden und dabei leichten und ebenso gefahrlosen als ruhmvollen Wirkungskreis verschafft. Ich habe Ehrenstellen, Reichtümer und was sonst für ein Menschenherz anziehend sein mag, auf ihn gehäuft, und während ich über allen stand, mich unter ihn gestellt. Sage mir nun noch, dass eben, dass du dies konntest, ist deines Vaters Geschenk, so erwidere ich dir, allerdings, wenn, um jenes zu tun, weiter nichts dazugehört, als dass man geboren ward, wenn aber, um recht zu leben, das Allerwenigste ist, dass man das Leben hat und du mir nur das gegeben hast, was das Wild und manches ganz kleine, ja manches recht hässliche lebende Wesen mit mir gemeinschaftlich hat, so darfst du dir nicht zuschreiben, was nicht aus deiner Wohltat, obgleich nicht ohne dieselbe, erwächst. Nimm aber an, ich habe dir für mein Leben wieder das Leben gegeben. Nun, dann habe ich auch in der Hinsicht dein Geschenk überboten, weil du etwas davon weißt, was ich dir gab, und weil ich etwas davon weiß, dass ich dir's gab, weil ich dir das Leben nicht um meiner Lust willen oder wenigstens im Genusse der Lust gegeben habe, und weil, das Leben zu bewahren, in dem Maße mehr heißen will, als es zu empfangen, in welchem man leichter stirbt, bevor man von Todesfurcht etwas weiß. 31. Ich habe dir das Leben gegeben, da du sogleich etwas damit anzufangen wusstest. Du gabst mir's als einem, der noch lange nicht wissen konnte, ob er lebte. Ich habe dir das Leben gegeben, da du den Tod fürchtetest. Du hast mir das Leben gegeben, damit ich sterben könnte. Ich habe dir das Leben vollendet und vollkommen gemacht. Als du mich erzeugtest, war ich ohne Vernunft, eine Last für jemand andern. Willst du dich überzeugen, wie wenig es für eine große Wohltat zu halten ist, einem das Leben auf diese Weise zu geben? So bedenke nur, es wäre ja sogar ein Frevel gegen mich gewesen, mich erzeugt zu haben, wenn du mich ausgesetzt hättest, und dadurch also die Wohltat meiner Erzeugung zunichte gemacht. Daraus ziehe ich einmal den Schluss, das Beiwohnen von Vater und Mutter sei das Mindeste an der Wohltat, wenn nicht dies oder jenes sonst noch dazu kommt, was diesen Anfang des Geschenkes fortsetzt und durch andere Liebeserweisungen ihm erst das Siegel aufdrückt. Nicht Leben ist ein Gut, sondern gut leben. Nun, ich lebe ja gut, allein es war auch möglich, dass ich schlecht lebte. Also ist nur das dir zuzuschreiben, dass ich lebe. Wenn du mir das Leben an sich, das bloße Leben, das noch des Bewusstseins ermangelt, als eine Schuld aufrechnest und davon als von einem hohen Gute viel Rühmens machst, so bedenke, dass du mir da ein Gut in Anschlag bringst, das auch Mücken und Würmer haben. Sodann, um nichts anderes anzuführen, als dass ich mich edler Wissenschaften beflissen und meiner Lebensbahn die rechte Richtung gegeben habe. Da hast du in deiner Wohltat schon etwas zurückempfangen, das mehr ist als deine Gabe. Du hast mich nämlich mir ohne Bildung und Kenntnis gegeben, ich aber dir einen Sohn, wie du eines Vater zu sein, dich freuen kannst.